1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine lieben Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die kleine Verspätung bitten wir zu entschuldigen, aber ihr seid da, das freut mich sehr. Freie Themennacht heute, wie immer freitags. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr könnt anrufen unter 0800 220 50 50, die bekannte und kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute heißt Roswitha und sie ist 55. Hallo. Hallo Domian. Hallo Roswitha. Ach, ich bin so aufgeregt. Oh weia. Ich sag dir, das ist gleich weg. Wenn wir beide erstmal angefangen haben zu reden, ist es weg. Gut. Um was geht's denn? Ja, und zwar geht's darum, dass meine Vergangenheit mich ständig einholt und mir irgendwie mein Leben kaputt macht. Ich habe gerade jemanden kennengelernt, der mit mir zusammen sein möchte. Mhm. Und ich kann das aber irgendwie nicht zulassen. Was ist denn das für eine Vergangenheit, die dich einholt? Na, mein Vater hat mich mit seinem 9. Lebensjahr missbraucht. Also das heißt, ich musste für die ganze Familie sorgen und ja, halt auch noch für meinen Vater da sein. Du musstest für die ganze Familie sorgen? Warum war das so? Na, weil meine Eltern von morgens bis abends getrunken haben. Ach so, beide waren Alkoholiker. Ja. Warst du Einzelkind? Nee, ich habe noch jetzt 6 Geschwister. Noch 6 Geschwister? Ja. Die jünger sind als du? Ich war die Älteste. Du warst die Älteste und musstest folglich dann auch sorgen für alle. Genau, das musste deswegen auch immer. Sorgen heißt was? Ja, kochen, ne? Waschen, putzen, Treppen putzen. Und das musstest du schon als kleines Mädel machen? Das musste ich schon ab 9 Jahren, ja. Bist du von der Mutter auch geschlagen worden? Ja. Ja. Und von dem Vater bist du missbraucht worden? Ja. Sexuell missbraucht worden? Ja, genau. Vom 9. Lebensjahr an? Ja, so bis 15. Und ja, dann habe ich einen Freund gefunden, den ich dann auch geheiratet habe. Sehr früh dann schon? Ja, und bin dann eigentlich vom Regen in die Traufe geraten. Das heißt, der hat mich, hatte der mitgekriegt, was bei mir zu Hause vorgefallen ist. Das haben wir irgendwie damals als Druckmittel benutzt. Ich war natürlich zu doof, das zu kapieren, dass er das eigentlich ausnützt. Und der hat mich dann auch noch auf den Strich geschickt. Der hat dich auf den Strich geschickt. Ach du lieber Gott. Wie alt war er, als ihr geheiratet habt? Ich war 16. Und er? Der war 2 Jahre älter. 2 Jahre älter? Mhm. Wie hast du das gerade gemeint mit dem Druckmittel? Na, indem ich halt ihm, also meinem Vater damals, also ich sage eigentlich nur noch Erzeuger, halt, naja, ich hatte ihn mal angezeigt und ich wusste, dass auch eine Schwester von mir missbraucht wurde. Und die hat gesagt, das stimmt nicht, weil sie Angst hatte und eingeschüchtert war und somit hat man mir auch nicht geglaubt. Mhm. Und das habe ich dann eben als Druckmittel genommen und damit haben die dann halt ihre Unterschrift gegeben. Wer hat jetzt welche Unterschrift gegeben? Ja, ach so, dass du heiraten und jetzt verstehe ich. Dass du heiraten durftest. Ah, ja. Das war ja damals noch mit 21. Ja, das war in den Zeiten so. Ja. Genau. Dann hat der Mann, dein Mann, dich auf den Strich geschickt. Genau. Wie viele Jahre? Na, auch circa 3 Jahre. Ich habe mit 18 meinen Sohn bekommen. Von diesem Mann? Nee, auch von einem anderen Mann. Mhm. Bin dann von dem weg. Wie alt warst du denn, kannst du das sagen, als dein Leben ein klein wenig besser oder ruhiger wurde? Nachdem ich aufgehört habe, Mannschaften zu gehen. Das war dann so mit 19? 19, ja. Mhm. Da habe ich dann auch normale Arbeit mir gesucht und... Diese schlimme Zeit in dem Elternhaus. Der Vater missbraucht dich sexuell vom 9. bis zum 15. Lebensjahr. Ja. Das heißt, dein Vater hat mit dir Geschlechtsverkehr gehabt, hat mit dir geschlafen? Na, Geschlechtsverkehr direkt ging nicht, weil das ja, hat irgendwie nicht geklappt. Ich hatte da auch wahnsinnige Schmerzen. Ne? Ja, aber es ist halt dann zu, immer wieder zu sexuellen Handlungen gekommen. Auf jeden Fall, ja. Der Mann ist nie angezeigt worden? Dabei ist ja, ich wusste, dass meine Mutter das weiß und die hat mir auch nie geholfen. Ne? Und in der Zeit Damals traute man sich auch nicht in der Schule was zu sagen, in dem Lehrer oder sowas, ne? So niemanden. Nein, nein. Ich meine, wenn die Polizei schon einem nicht glaubt, ja, also da habe ich mich ganz, ganz schlecht gefunden. Wie war das denn mit der Polizei? Wie alt warst du, als du dich an die Polizei gewandt hast? Oh, ich glaube 14. Und dann haben die dir das nicht geglaubt? Nee. Die sind der Sache auch nicht nachgegangen. Ja, weil meine Schwester gesagt hat, das stimmt nicht. So wie du es gerade gesagt hast, ja. Ja. Ach, Mensch. Der Mann ist nie angezeigt worden. Das Leben. Und dadurch irgendwann fing ich dann auch an zu trinken. Lass mich eben noch die Frage beantworten. Der Mann ist nie angezeigt worden. Nee. Nee. Lebt dein Vater noch? Nee. Nee. Die Mutter auch nicht mehr? Gott sei Dank, nee, auch nicht mehr. Du sagst Gott sei Dank. Ja. Du sagst Gott sei Dank, dass sie tot sind. Ja. Mhm. Ich habe damals oft schon gedacht, wenn ich gekonnt hätte, den am liebsten umgebracht. Nun bist du selbst zur Alkoholikerin geworden. Ja. Wie viele Jahre? Bis heute? Nee, ich habe aufgehört jetzt seit über 3 Jahren und ich würde auch nicht mehr anfangen, weil ich ja auch krank bin und starke Medikamente nehme. Mhm. Bin ja berentet. Jetzt hast du gerade mir gesagt, du hast jemanden kennengelernt. Genau. Und deine Vergangenheit holte ich immer wieder ein. Ja, der hat mich umarmt und mir einfach nur so ein Küsschen auf der Wange gegeben. Und in dem Moment schoss mir das so hoch. Mhm. Das war ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Wie lange hat dir niemand ein Küsschen auf die Wange gegeben? Ach, das ist schon sehr lange her. Wie lange? Mit dem Mann selbst habe ich 15 Jahre, 16 Jahre gar nichts mehr gehabt, weil ich dann nach meiner Ehe mit dem letzten Mann, mit dem ich dann auch eine Tochter habe, bin ich mit einer Frau zusammengekommen, mit der war ich 14 Jahre, da war auch nur anfangs was und dann ging das auch wieder los, dass ich mich nicht anfassen lassen konnte, wollte. Selbst bei einer Frau? Ja, und dann haben wir halt eben nur so zusammengelebt wie eine Wohngemeinschaft. Ne? Jetzt diesen Mann, den du kennengelernt hast, den findest du aber eigentlich schon ganz nett. Ja, ich würde den gerne behalten. Ist schon ein netter Mann, ja, netter Mensch. Der würde mich auf Händen tragen. Ja. Nun habe ich Angst, dass ich den vergraule, weil er ja auch schon gesagt hat, er möchte gerne mit mir zusammen sein, aber er... Ist natürlich klar, er möchte auch mal mit mir schlafen. Natürlich. Hast du ihm andeutungsweise mal von deiner Vergangenheit erzählt, so wie mir gerade? Ja, ich habe ihm erzählt, weil der kam dann einen Abend hierher und sagt, Mensch, ich kann da nichts machen, wenn ich nicht weiß, was mit dir los ist. Hat er recht. Ich weiß. Mhm. Und dann habe ich ihm das halt erzählt. Ja, nun hat er selber Angst. Ne? Er sagte schon, jetzt will ich gar nicht mit dir umgehen sollen. Klar, das ist für ihn auch eine große Unsicherheit jetzt eingetreten. Ja. Sag mal, Roswitha, du warst in all diesen Jahren und Jahrzehnten nie bei einem Psychologen. Doch, war ich. Und leider konnten die mir nicht helfen. Oder sagen wir mal so, immer wenn es denn um die Sache ging, habe ich abgeblockt. Ach, du hast das gar nicht dann so ganz im Detail erzählt. Nee, ein einziges Mal, aber das nur schriftlich. Und der durfte auch den Brief erst lesen, nachdem ich dann wieder gegangen bin, weil mir das einfach so unangenehm war. Dann bewundere ich deinen Mut, dass du hier so offen in aller Öffentlichkeit sprichst darüber. Ich muss das einfach mal tun, weil das kann nicht sein, dass mein ganzes Leben nur von dieser Vergangenheit bestimmt wird. Und wenn ich jetzt das mit diesem Mann sausen lasse, dann hätte ja praktisch der schon wieder gewonnen. Das wollte ich gerade sagen. Es kann nicht sein, dass dieser Mann, dein Erzeuger, bis heute Macht ausübt. Das darf nicht sein. Das ist leider so. Ich habe zwar immer gedacht, seit lang, dass ich das verdrängt habe, denn ich bin jetzt über 3 Jahre wohne ich alleine und habe das in irgendeine Schublade gesteckt und gedacht, ich habe es geschafft, aber... So funktioniert es nicht. Nee, geht nicht. Roswitha, sieh doch mal diesen Anruf hier heute Abend und unser kleines Gespräch als ersten Schritt, den ich sehr mutig finde, muss ich nochmal sagen. Wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast und du vorsichtig bist, weiß ich das einzuordnen, wenn man sich dann traut, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Mach weiter. Ich werde dir jetzt gleich von meiner Psychologin Tipps geben lassen, wo und wie du das machen könntest, um dir wirklich ordentliche professionelle Hilfe zu suchen. Das ist nett. Damit du auch mit du bist ja in einem Alter, wo du durchaus nochmal neu durchstarten kannst. Ja, deswegen, das würde mir sehr leid tun, vor allen Dingen, weil dieser Mann hat ja auch alle Voraussetzungen. Er hat Arbeit, er ist lieb und nett, weil mit Arbeit heutzutage, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee, keinesfalls. Wie alt ist denn der Mann? 53. 53. Also passt ihr gut zusammen, ihr beiden. Und vor allen Dingen, wenn er merkt, dass du etwas in die Gänge bringst, das ist für ihn ja auch motivierend, dann kriegt er ja mit, die Roswitha tut was. Und ist dann vielleicht auch bereit, ein bisschen vorsichtiger zu sein, ein bisschen länger vielleicht auch noch zu warten. Ja, das hat er ja gesagt. Bloß, ich meine, dass er ungeduldig wurde, das war mir schon klar. Ja, ja, weil es ist ja verständlich, wenn jemand nicht weiß, was mit dem anderen los ist. Also Roswitha, es muss weitergehen. Und ich bin sicher, dass du es schaffen wirst, weil du, ich glaube, den Willen jetzt auch hast, weil du ein Ziel hast. Unbedingt. Vor allen Dingen, ich denke auch, dass meine Schmerzen, ich meine, klar, die kann man nicht wegreden, das geht einfach nicht. Bei 4 Bandscheibenvorfällen und dann operativ ist klar, werde ich immer Schmerzen haben. Das hat man mir ja auch gesagt, aber ich glaube, durch diese Last, glaube ich auch. Auch wenn das, weil ja viel das Unterbewusstsein mitspielt. Hundertprozentig. Man denkt, das ist nichts. Oder man redet sich einfach auch zu viel immer ein. Ne? Roswitha, meine Psychologin heute Nacht heißt Magdalena. Die hat das Gespräch jetzt schon mitgehört. Und mit der kannst du jetzt gleich anschließend reden. Und sie wird dir ein paar handfeste Tipps mit jetzt geben, damit du morgen oder nächste Woche schon aktiv werden kannst. Das ist lieb. Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen dann auch toi toi toi für die Beziehung. Ja, danke schön. Alles Liebe. Wir melden uns gleich. Du legst auf. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ein kleiner Hinweis noch zu unserer gestrigen Sendung. Gestern hatten wir ja so ein kleines oder auch nicht so kleines juristisches Problem hier, was wir eigentlich klären wollten. Nämlich da ging es darum, dass ein Anrufer, der 37 Jahre alt ist, ein pornografisches Bild auf Wunsch einer 17-Jährigen an eine 17-Jährige geschickt hat. Und das hat der Vater rausbekommen. Und nun gibt es eine polizeiliche Anhörung. Und wir wollten ja gestern klären, ist das strafbar und wie ist der Fall genau zu sehen? Dann hat uns gestern netterweise ein Jurastudent angerufen und hat versucht, den Fall zu klären. Das ist aber ist nicht so ganz hundertprozentig gelungen, wie uns nun einige Rechtsanwälte und Kanzleien gemailt haben. So ist es nicht genau. Wir werden nächste Woche mit einem möglichen Fachmann, also mit einem abgeschlossenen Juristen, darüber sprechen und die Sache dann endgültig aufklären. Das nun mal hier als Hinweis für euch, die ihr gestern auch dabei wart. So, Matthias ist hier. Matthias ist 58. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. Was geht's bei dir, Matthias? Ich habe festgestellt in den letzten Tagen, auch so ein bisschen hervorgerufen durch die Festnahme dieser jungen Sängerin von den No Angels. Der Nadja. Genau, dass das Thema HIV und AIDS mal unabhängig vom 1. Dezember in den Schlagzeilen und in den Medien sehr präsent ist. 1. Dezember, Welt-AIDS-Tag, genau, seit über 20 Jahren. Also dieses Jahr, soweit ich weiß, 21. Jahr offiziell ausgerufen von der Weltgesundheitsorganisation. Ja. Ich selbst bin 58 und weiß seit 1985 von meiner eigenen HIV-Infektion. Seit 85 schon? Seit 85, ja. Ich habe damals in Hamburg noch gelebt. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Bin bekennend schwul und habe also auch zu jeder Zeit meines Erwachsenseins oder auch schon jugendlichen Lebens mein Schwulsein nicht wirklich versteckt. Ich habe mir nie ein Schild um den Hals gehängt. Aber ich wollte auch, ich bin keine Konzessionen in dem Sinne eingegangen, sondern ich habe gesagt, es ist so, wie es ist. Okay, das heißt, 85, da wurde die Infektion festgestellt. Wusste man schon Bescheid vorher, dass es AIDS gibt und man wusste da auch schon, wie man sich schützt. Es war ziemlich schnell klar, wie der Schutz aussehen könnte. Also machst du dir Vorwürfe im Nachhinein, dass du da zu leichtfertig warst? Nein. Nein, warum nicht? Weil wir es auch nicht wissen konnten, was darüber schwappt, beziehungsweise was für eine Erkrankung da auf uns wartet. Das ging ja bröckchenweise. Also dir war das nicht so klar, dass man sich mit Kondomen schützen konnte? Doch, dass man sich mit Kondomen schützen konnte. Aber du hast dich nicht. Was für eine schreckliche Krankheit da kommt. Ah, ja. und was die für Auswirkungen so, hat. So, 85 infiziert, das ist ja eine tolle Sache. Heute ist 2009. Ja. Wie geht es dir? Nicht so wirklich gut. Seit 15 Jahren bin ich jetzt wirklich erwerbsunfähig krank. Und zwar an vielen, vielen Stellen des Körpers. Unter anderem, du hattest auch vorgestern, glaube ich, eine Dame kurz vor Ende der Sendung im Programm, die am Sauerstoff hing. Ja. Das tue ich auch. Ah, ja. Ich hänge seit 2005 permanent am Sauerstoff, das heißt 20 bis 24 Stunden, sagen die Ärzte. Das hängt damit zusammen, das gibt zu, ich war Raucher. Ja. Dass die eine Sache verschlimmert hat, das Ganze dann noch, dass ich fünfmal eine Lungenentzündung gehabt habe, die eben halt für HIV-Infizierte sehr problematisch ist und früher auch die Todesursache Nummer eins war. Das heißt, du bist schon ein sehr schwer kranker Mann, das kann man jetzt heute so sagen. Ja, kann man sagen. Ich bin auch die Pflegestufe 1, habe ich. Mhm. Meine Ärzte sagen oft, du musst eine höhere beantragen, aber ich nehme im Moment lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Lebst du alleine oder hast du einen Freund? Ich lebe alleine. Mhm. Hab aber wirklich wunderbare Freunde. Also gut sozial eingebettet, viele Kontakte. Sagen. Hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs Bezug genommen auf Nadja, die Sängerin von den No Angels. Ja. Die hat ja eine große Diskussion losgetreten. Genau. Ich würde gerne deine Position, deine Meinung wissen, Matthias. Die Grundfrage ist ja, wenn man HIV-positiv ist, muss man das immer dem Partner sagen, mit dem man ins Bett geht? Also ich bin dafür, das sollte man tun. Ich bin auch ich bin der Meinung, dass mit dem Wissen um die eigene Infektion wir ein großes Stück weit Verantwortung uns offenbar gemacht wird. Mhm. Also diese Frage, die ich gerade formuliert habe, bezieht sich natürlich auf den Fall, natürlich nur auf den Fall, wenn ein Schutz vorgenommen wird. Wenn, wenn kein Schutz, dann muss man es sagen, dann gibt es da gar keine Diskussion drüber, wenn man sich nicht schützt. Aber auch wenn man sich schützt, bist du der Auffassung, also wenn Kondome verwendet werden, man muss es sagen als HIV-Positiver. Also ich, mit dem Wörtchen muss, da tue ich mich ein bisschen schwer. Wie hast du das denn? Deshalb einfach, weil auch das Kondom ist der beste Schutz, aber er ist kein hundertprozentiger Schutz. Genau, das ist, glaube ich, das Argument, ja. Als ein verantwortungsbewusster Mensch, wenn ich mit jemandem Sex haben möchte, und auch ich habe noch Sex, dann möchte ich meinem Sexpartner nichts Böses tun. Das soll für uns beide das Größte sein. Natürlich. Hast du gerade gesagt, habe ich es richtig verstanden, du hast auch noch Sex? Ich habe auch noch Sex, soweit es ab und zu möglich ist. Mhm. Hast du Sex mit anderen HIV-positiven Menschen oder auch mit HIV-negativen Menschen? Sowohl als auch, aber die wissen alle von mir, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Treffen dann auch ganz bewusst die Entscheidung, ich möchte mit ihm Sex haben oder nicht. Ja, also ich finde, das ist auch die vollkommen korrekte Vorgehensweise. Ja. Und es darf ja nie, und das wird immer so missverstanden, um Himmels Willen, niemand will doch einen HIV-positiven Menschen ausgrenzen und ihm den Sex versagen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht nur um ein faires Miteinander, um ein korrektes Miteinander. Das, was du sagst, ist ein Idealzustand und den wünsche ich mir auch. Mhm. Den wünsche ich mir nicht nur erst seit 1985, auch schon davor. Mhm. Er ist aber nicht realistisch. Tatsache ist, dass wir heute immer noch mit den gleichen Vorurteilen, mit ganz vielen Ängsten, die wir auch schon vor 25 Jahren hatten, konfrontiert werden. Matthias, weißt du, was meine Erfahrung ist, der auch immer wieder mal in der AIDS-Hilfe engagiert war und auch Verbindungen hat, ist die große Sorge, dass auch gerade von jungen Leuten dieses Thema gar nicht mehr ernst genommen wird. So ist es. Es verbreitet sich eine große Sorglosigkeit. Definitiv, ja. Die Leute verstehen nicht recht, Wie wirken diese Medikamente und was hängt damit zusammen, wenn ich diese Medikamente nehme? Genau. Da ist teilweise auch durch die Pharmaindustrie, die diese Medikamente produziert und unter die Leute bringt, ja, beziehungsweise über die Ärzte unter die Leute bringt, eine wirklich höchst gefährliche und schwierige Sorglosigkeit verbreitet. Sehe ich auch so. Ich würde gerne deine Meinung noch wissen dazu, Matthias, ja, wie du das einschätzt, dass Nadja inhaftiert wurde für eine gewisse Zeit. Also ich sehe das sehr problematisch, zumal ja noch gar nichts bewiesen ist. Das ist das eine. Und ich meine, eine Straftat kann nur dann vorliegen, wenn man ihr wirklich Vorsatz nachweisen würde. Und das den sehe ich so auf Anhieb nicht. Ich sehe da vielleicht Dummheit, ich sehe da Fahrlässigkeit, aber ich habe große Schwierigkeiten, wenn gerade auch so ein prominenter Mensch offensichtlich kriminalisiert wird. Sehe ich auch so. Also mich hat das Ganze auch empört. Mich hat auch das Verhalten, so es denn stimmt, von Nadja empört, aber das ist auch genauso zu kritisieren. Du hast gerade gesagt, dass du Sex mit sowohl HIV-positiven als auch mit HIV-negativen Menschen hast. Großes Thema auch immer wieder, merke ich so, wenn ich mit Leuten rede. Wenn du mit einem HIV-positiven Menschen Sex hast, benutzt du dann dennoch Kondome oder ohne Kondome? Nein, grundsätzlich Kondome. Sehr gut. Also sehr gut. ohne dem kommt nichts ins Haus. Nein, nein. Da bin ich nun wirklich hundertprozentig konsequent und das eben halt auch seit Wissen, dass es so eine Krankheit gibt. Weil die Gefahr besteht, wenn zwei HIV-positive Menschen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, sich die Krankheit verschlimmern, steigern oder verkomplizieren kann. Da sprichst du genau das an, was viele Leute überhaupt nicht wissen. Nämlich, es geht nicht nur um dieses eine einzige HIV-Virus, was da weitergegeben wird, sondern es geht um Superinfektionen es kann durchaus passieren, dass beide HIV infiziert sind, aber sich gegenseitig noch kranker machen, als sie schon sind. Genau, so meine ich. Matthias, ich danke dir für deine Äußerungen und für deine Stellungnahme zu diesem Fall Nadja und wünsche dir von meiner Seite aus wirklich von tiefstem Herzen alles, alles Gute. Und ja, ich danke dir. Dir auch alles, alles Gute und deinem Team. Ihr seid nicht nur eine Spitzen-Talkshow, sondern ihr öffnet Türen für viele Menschen, die sich die Hilfe, die ihr anbietet, sonst vielleicht nicht geholt hätten. Ich danke dir. Dafür. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche nochmal die besten Wünsche und Grüße sende ich dir. Danke. Alles Gute, Matthias. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich euch, ihr Lieben, schon mal oder nochmal hinweisen auf unser Thema nächste Woche Mittwoch. Das haben wir ja verschoben von letzter Woche. Da heißt das Thema nämlich, ich lebe im Luxus. Bitte, wer mitmachen möchte, sich per Mail schon mal anzumelden. Nächste Woche Mittwoch möchte ich mit Leuten reden, die viel Kohle haben. Die richtig viel Kohle haben und die auch dazu stehen und sagen, ja, ich finde es fett, ich finde es geil, wenn ich mit einem tollen Auto vorfahre, wenn ich Markenklamotten trage, wenn ich eine Rolex mir kaufen kann. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Und ich möchte gerne auch mit Leuten reden, die vielleicht schmarotzen, selbst gar nicht viel Kohle haben, aber dennoch somit im Luxusleben auf Kosten von anderen Leuten. Das ist unser Thema nächste Woche Mittwoch. Wer gerne mitmachen möchte, schon mal anmelden unter domian@wdr.de. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch zu sehr viel Kohle und somit Luxus gekommen durch ein Geschenk, durch eine Erbschaft, durch einen Gewinn. Und darüber reden wir dann. Da gibt es ja eine ganze Menge zu reden. So, heute aber weiter mit einer freien Themennacht und allen euren Themen. Hier ist Helga. Helga ist 65. Hallo Helga. Hallo Domian. Hallo Helga, um was geht's? Ach, mir klopft das Herz, ich hab schon nach Blutdruck. Legen wir los. Werde ich mal so anfangen. Ich habe vor 4,5 Jahren meinen Mann verloren an Krebs. Ja. Und habe 3 Jahre mit ihm mitgekämpft. Er hat in 3 Jahren 5 Operationen und 18 Chemo durchgemacht. Und ich war immer an seiner Seite und hab alles durch. Hab lange gebraucht, darüber hinwegzukommen und habe auch diese ganzen 7 Jahre mit durch die Chemo und alles seitdem nie mehr einen Mann gehabt. Jetzt Jetzt habe ich im Januar die Grippe gehabt. Wir sind eine Rentnerklicke hier, die wir uns treffen in unserer Ecke. Ja. Ich muss mich entschuldigen für meinen Berliner. Na, ich liebe das. Ich liebe das nur ja, zu. Ja, hat schon Christian gesagt, aber trotzdem, das ist eine Scheißsprache. Nein, also, nein, das ist das ja, Wunderbare. So, und jetzt habe ich im Januar die Grippe gehabt und wir sind so eine Rentnerklicke. Da sind auch zwei Männer bei und da hat mich der eine Mann angerufen, hat gefragt, wie es mir eigentlich geht, warum ich so lange nicht da war. Und da habe ich gesagt, ich habe die Grippe, naja, und so und so. Und da habe ich gedacht, da ist die Telefonnummer rausgesucht. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls ist es so gekommen, wir haben uns denn getroffen und dann, ob ich nicht mal zu ihm ins Auto komme oder er zu mir ins Auto komme. Ins naja, Auto? Und dann kam er zum ersten Kuss. Und im Auto? Ja. Und jetzt muss ich dir sagen, der Kuss ist mir nach 7 Jahren Enthaltsamkeit. Mich hat seit 7 Jahren, seit mein Mann schwer krank war, nie mehr einen Mann im Arm gehabt, der Kuss bis in großen See gegangen. Jetzt haben wir. Was ist der Grund? Der Kuss ist? Bis in großen See. Ach so. Ich hatte es nicht verstanden. Und ihm ging es genauso. Ja. Und jedenfalls ist es jetzt so, der ist aber verheiratet und kein Problem. So, ich habe ja nur nicht, ich muss da sagen, ich bin extra zu deiner Sendung jetzt um 1 zu Hause gewesen, weil ich ja schon 3 Tage warte, dass ich mal durchkomme oder rankomme. Christian hat es ja nur möglich gemacht. Ich war zum Tanz heute wieder alleine. Ich muss alles alleine unternehmen. Wir können uns nicht in der Öffentlichkeit sehen. Wir sind auch, er kommt zu mir, er besucht mich 1-2 Mal die Woche. Wir haben auch Sex miteinander gehabt. Das klappt bei uns nach wie vor. Wie war denn der erste Sex nach diesen vielen Jahren? Wunderbar. Wunderbar. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist, und ich muss ehrlich sagen, ich genieße jetzt die Zeit. Das geht jetzt ein Vierteljahr. Intensiver vielleicht in dem Alter als in jungen Jahren. Interessant. Das erzählen sehr viele ältere Leute, dass das intensiver ist. Und, ganz intensiver. Du lebst es mehr aus, du genießt es mehr. Und du nimmst es mehr wahr, in den Nuancen wahrscheinlich auch, in den kleinen. Ja, das ist, ich kann das nicht beschreiben und jetzt weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll und ihm geht's genauso. Ich kenne auch seine Frau. Kennst du die gut, die Frau? Na, wenn die auch mal mitkommt, eine Tasse Kaffee trinken oder so. Die ist auch in dieser Clique drin, die Frau? Naja, nee, die ist nicht drin, aber die kommt an und ab mal mit. Dann kommt, der kommt von auswärts, so, dann kommt sie mal mit einkaufen hier und so. Und dann fühlt sie sich zu mir hingezogen, setzt sich bei mir hin, unterhält sich mit mir und alles, naja. Schwierige Situation für dich. Natürlich eine noch viel schwierige Situation für ihn. Was sagt er denn? Wie denkt er sich das denn? Ja, er sagt auch, er steht früh auf und denkt, wie soll das weitergehen? Und wie soll das enden? So und abends, wenn wir denn unseren Kaffee trinken. Wir treffen uns 2-mal die Woche, wie gesagt, oder 3-mal oder wie das möglich ist. Was sagt er denn, Helga, was sagt er denn so über seine Ehe? Wie ist die? Na eben, das ist das Gleiche. Er darf ungefähr seit 12 Jahren seine Frau nicht mehr anfassen. Die Frau ist auch krank. Er muss so mit ihr hier regelmäßig zum Nervenarzt irgendwie. Ja. Und hat genauso die Enthaltsamkeit hinter sich wie ich. Und deswegen hat es natürlich nur geklappt und so, Punkt. So, in der ganz fernen Perspektive wurde mal so eine Überlegung von ihm zumindest angedeutet, dass vielleicht eine Trennung möglich denkbar wäre? Er hat es mal erwähnt, aber er hat gesagt, pass auf, du bist jetzt 67. Und in dem Alter kannst du ja nicht mehr auf Jahre voraus planen, ist meine Meinung. Das kann morgen schon vorbei sein. Ich wie gesagt, ich war jetzt heute zum Tanzabend hier. Ich finde auch immer Leute, die mit mir tanzen. Das Tanzen ist mein Leben, meine Leidenschaft. Und ich finde, Tanzen hält jung. Aber du kannst nicht mitmachen. Er ist auch noch sehr aktiv. Na, er hat über Trennung so nicht, und ich habe auch gesagt, also er ist ja nur über 30 Jahre verheiratet, er hat auch Enkelkinder und eine Tochter, und ich sage, das bringt da alles nichts, aber ich weiß es jetzt nicht, entschuldige wieder diese Deutsch, furchtbar. Also es ist so eine Zwickmühle. Letztendlich bist du, könntest du dir vorstellen, dich in den Mann noch weiter zu verlieben, wenn du nicht schon in ihn verliebt bist? Bin ich schon. Bist du schon, ja, genau. Würdest du sagen, dass er in dich auch verliebt ist? Ja. Ja, so, was haben wir denn? Gib mir einen Rat. Ja. Soll ich jetzt dieses. Ich von meiner Person habe ja nichts zu verlieren. Genau. Ich bin Witwe, ich habe meine Wohnung. Genau, du stehst moralisch auch sauber da. So, das Problem mehr oder weniger liegt bei ihm. Aber er ist ja auch noch sehr aktiv. Er ist so in einer Motorradklicke drin. Ich selbst habe auch einen Motorradführerschein. Ich habe einen Autoführerschein. LKW kann ich fahren, habe einen Führerschein. Ich bin auch sehr aktiv und alles. Ich bin auf niemand angewiesen und so. Aber ich möchte, ich weiß es nicht, soll ich das weiter so genießen, machen oder soll ich lieber sagen, nee, das hat keinen Zweck, nee. Mit Schrecken oder ein Schrecken oder Ende. Nee. Was soll ich machen? Nee, also ich will dir sagen, das ist ein großes Glück, dass du jemanden gefunden hast. Ich finde, dass du das so weitermachen solltest. Wenn es auch nicht zu einer wirklichen Trennung des Mannes von seiner Frau kommt, dann genießt das, was ihr jetzt so habt. Das wäre doch Wahnsinn, wenn du so ein Glück jetzt, so ein Glück oder ein kleines Glück, ein mittleres Glück oder vielleicht ein großes Glück auch, wenn du das einfach jetzt wegwischen würdest. Es sei denn, du leidest so ungeheuer darunter, dass er mit seiner Frau zusammen ist. Ja, das sind ja zum Beispiel Sachen, guck mal, ich bin tanzen gegangen, alleine, so. Oh. Ich kann nicht mit ihm Motorrad mitfahren. Ich verstehe. Du musst ständig zurückstecken. Ich könnte mir einen Dress anziehen, ich habe einen Motorraddress da, ich habe einen Helm da, ich könnte mitfahren, geht nicht. Aber die ganze Clique seine Frau kennt. Ja, ich verstehe. Aber spielen wir mal die andere Variante durch. Du machst schiebst einen Riegel davor. Wie würdest du dich dann fühlen? Kann ich sagen? Ja, kannst du sagen. Ich glaube auch, ich würde mich auch genauso fühlen an deiner Stelle. Weißt du was, Helga? Das läuft erst ein halbes Jahr jetzt. Nimm doch mit, was du kriegen kannst. Lass es mal eine Weile noch laufen. Wir können in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr, in einem Jahr vielleicht nochmal reden oder da kannst du auch sehen und sagen, ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht mehr. Aber jetzt im Moment das schon hinzuschmeißen, nee. Nee, das möchte ich ja auch nicht. Nee, ich glaube ja auch, dass... Ich habe auch Angst. Ich muss so ehrlich sagen, ich bin so ein Mensch, wenn denn die Frau da sitzt und die ist ja auch etliche Jahre älter wie ihr und die sitzt dann da wie so ein Häufchen Unglück, dann tut sie mir auch ein bisschen leid, dann denke ich, mein Gott, aber... Du musst dich von der Frau fernhalten, sonst, das ist eine schreckliche Situation für dich. Wenn das irgendwie geht, geh der Frau aus dem Weg. Weil mit der ganz normal zu reden, das ist wirklich schäbig irgendwie. Aber wie gesagt, das moralische Problem hat er, nicht du. Er hat das. Du bist eine freie Frau. Du kannst machen, was du willst. Ja. Ja, finde ich schon. Es ist immer die Frage, dass man miteinander vergleicht, dass das Leid, was man vielleicht hätte, wenn man jemandem den Laufpass gibt, und das Glück, was man jetzt hat. Und man muss abwägen, was hat man vielleicht für ein Unglücksgefühl, wenn man das zu lange so laufen lässt. Und immer wieder daran erinnert wird, dass man eben doch nicht die Nummer eins ist. Aber eigentlich bist du ja die Nummer eins im Herzen von ihm. Ja, so ist es ja. Ja. Wenn ich meine, die Nummer eins ist immer da, wo man alles findet, was man zum Glück braucht. Und zum Glück gehört auch Sex dazu. Ja. Und ich glaube ja, ich weiß, also wir sind uns ja einig, dass das gar nicht eine Frage des Alters ist, aber ich glaube, wenn man älter wird, wird es noch komplizierter, einen passenden Partner zu finden. Das ist es ja. Ja, und das ist natürlich ein Schatz, ein Goldschatz, den du da in der Hand hältst. Halt ihn, solange es geht. Und wenn du irgendwann nicht mehr kannst, dann kannst du wenigstens hinterher sagen, ich habe so lange versucht wie irgend möglich. Also du bist der Meinung jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ich sollte genießen, solange wie es geht. So. Und finde ich schon. Ja. Finde ich schon. Das andere ist mir zu rabiat, zu radikal. Also, ja, das ist rabiat, radikal, gut, aber das Doofe ist eben, du musst deine ganze Freizeit, die paar Stunden bei uns die Woche abknapsen. Ja. Das ist so, das meinte ich. Auf der anderen Seite jetzt mal gesehen, nicht halbes und nicht ganzes. Ja, verstehe ich. Deswegen meinte ich gerade, du musst es irgendwie abwägen. Das ist so schwer für mich zu sagen. wenn der Leidensdruck zu groß ist, dann, also deswegen war meine Idee, lass es mal noch ein halbes Jahr laufen. Ich bin sicher, wenn wir beide uns nach meiner Sommerpause nochmal unterhalten, so im September oder so, weißt du mehr, wirst du hundertprozentig mir sagen, das ist gut, dass wir haben uns irgendwie eingespielt, oder du sagst zu mir, Domian, ich kann es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Es war eine gute Zeit, aber ich kann es nicht mehr. Lass uns im September nochmal sprechen. Können wir machen. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Also ich mache das erstmal so, ich genieße das und... Genau. Und wenn die Helga aus Berlin sich meldet, weiß ich sofort Bescheid, um was es geht. In welchem Stadtteil wohnst du denn? In Berlin? Ich wohne nicht in Berlin. Ach, du wohnst nicht? Ich wohne an der polnischen Grenze. Ach so, ich dachte, du wärst Berlinerin. Ah, nein, ich wohne in Frankfurt an der Oder. Ah, in Frankfurt. Ich bin so Vize. Verstehe. Darüber. Da spricht man auch so ein bisschen berlinerisch, ne? Oder? Ja, na logisch. Na logisch. Wir sind doch alles hier Randberliner. Domian, erstmal an dein ganzes Team im Hintergrund und an dich ganz tolle liebe Grüße. Dankeschön. Ihr seid ein tolles Team und mach weiter so. Vielen Dank. Ich gucke jeden Abend eure Sendung. Siehst du ja, ich bin vom Tanzen abgehauen, weil ich um eins Domian. Das ist eine ganz große Ehre, muss ich dir sagen. Ja. Eine ganz große. Ich danke dir sehr herzlich und wir reden im September nochmal miteinander. Alles klar und ich freue mich, dass Christian heute möglich gemacht hat, dass ich durchgekommen bin. Das ist mein Mitarbeiter im Hintergrund, genau. Liebe Helga, alles Gute. Ich folge deinen Rat und ich genieße mein Leben so, wie es jetzt ist. Schöne Grüße nach Frankfurt an der Oder. Tschüss. Alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi, genau, da sagen die Berliner ja auch. Tschüssi. In Köln sagen wir tschö und die Berliner sagen tschüssi. Danny, 25, guten Morgen. Guten Morgen. Ein Mann. Ja. Ja, ich dachte gerade, Danny könnte auch eine Danny, Frau. Mit E. Danny. Jo. Ist das eine Abkürzung von einem Namen oder heißt du Danny? Nee, ist richtig Danny. Sehr gut. So, Danny, um was geht's? Es geht darum, also. Ich mache mich zurzeit halt sehr doll Kopf drum, weil meine Freundin ist schwanger, im sechsten Monat. Ja. Und wir hatten vor 14 Tagen eine Feindiagnostik. Ja. Und da wurde halt festgestellt, dass das Kind halt eine Zwerchfellhernie hat. Was ist das? Das ist, dass das Zwerchfell nicht geschlossen ist. Ja. Und das Herz ist auf der rechten Seite gerutscht, Magen, Darm nach oben gedrückt und Lunge eingedrückt. Oh. Das sind halt Sachen, die jetzt einen in unseren jungen Eltern schon doch ein bisschen nahe gehen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass eine Überlebenschance von höchstens 45% ist. Und wenn das Kind überlebt und lebend zur Welt kommt, kann man dann chirurgisch was machen? Kann man das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre die, dass man nach Bonn fahren könnte, in eine Klinik, wo Pränataloperationen gemacht werden. Da wird das Kind noch im Mutterleib operiert. Ach so, ja. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, direkt bei der Geburt, dann wird das Kind auch per Kaiserschnitt geholt, danach gleich zu operieren. Und besteht dann die Chance, dass das Kind... dann besteht die Chance natürlich, dass es überlebt. Dass es überlebt und auch relativ gesund werden könnte? Das bleibt dann relativ gesund. Die Sache ist ja die, es kommt ja auf den Gendefekt an, ob es ein Gendefekt ist oder nicht. Das kann man natürlich nicht sagen. Das wird uns jetzt in den nächsten anderthalb Wochen gesagt, weil wir eine Fruchtwasserpunktur gemacht haben. Ja. Und da muss ich das jetzt erstmal rausstellen, ob es ein Gendefekt ist oder nicht. Wenn es ein Gendefekt ist, was würde das bedeuten? Das würde für uns bedeuten, dass es ein Down-Syndrom haben kann. Was ein Down-Syndrom ist, wissen Sie auch. Das wissen wir alle, ja, klar. Ja, oder halt, das ist ja dasselbe wie Mongolitenkind. Genau. Oh, dann seid ihr halt auch Ängste, die man davor hat. Natürlich, dann seid ihr in großer Sorge. War das ein Wunschkind? Ja. Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Wir sind jetzt, dieses Jahr sind es jetzt 3 Jahre. Ah ja. Wie hat deine Freundin jetzt diese Diagnose oder diese Nachricht aufgenommen? Also an dem Tag, wo die Nachricht uns übermittelt wurde, war es für sie natürlich, sie war fertig, ich war fertig und beide nicht mehr klargekommen. Mhm. Ja, wir sind doch beide noch ziemlich jung. Ja. Meine Freundin ist 19, ich bin 25. Ah ja, erst 19. Und es ist halt ein Wunschkind gewesen. Und die Sache war ja die, wir haben es ja 1,5 Jahre lang probiert, ein Kind zu bekommen. Ja. Es hat nie was funktioniert, bis wir dann beide bei der Ärzte gewesen sind. Und ich war kurz vor so einem Test für Spermienuntersuchung. Dann genau letztes Jahr auf Silvester haben wir rausbekommen, dass sie schwanger ist. Wenn der schlimmste Fall eintreten würde, das heißt, was würde das bedeuten, dass das Kind noch im Mutterleib stirbt? Was ist das für mich persönlich? Also für mich persönlich würde es bedeuten, dann gibt es mich nicht mehr. Ja, aber ich meinte, dass der schlimmste jetzt medizinische Fall würde eintreten, wenn das Kind im Mutterleib stirbt. Das könnte auch passieren. Das ist, gut, dazu wurde uns nichts Genaues gesagt, ob sowas passieren kann. Ja. Ist deine Freundin in deiner Nähe jetzt? Ja, sie liegt neben mir, aber sie will auch nicht wirklich sprechen, weil okay. Ihr ist das so. Verstehe, das respektiere ich auch. Nicht reden. Ja, das verstehe ich auch. Dann seid ihr beiden in großer, großer Sorge. Es gibt Hoffnung, es gibt eine Hoffnung, wie du es gerade geschildert hast, eine gewisse Hoffnung. Ja. Also es besteht sogar die Chance, was ja immerhin schon toll ist, dass alles gut werden könnte. Ja, das ist, es gibt halt nur halt bei uns jetzt im Moment die Probleme. Wir sind beide Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Und die Krankenkassen übernehmen keine Kosten, weil es keine stationäre Aufnahme gibt. Nach Bonn jetzt zum Beispiel, wir hätten in Bonn die Pränataloperation machen können. Das übernehmen die Krankenkassen nicht? Nein, weil es keine stationäre Aufnahme wäre. Und das, sind halt Sachen, die uns einfach auch wirklich jetzt im Moment ein bisschen sehr da belasten. Was heißt das? Weil es keine stationäre Aufnahme wäre. Was bedeutet das? Das heißt, sie müsste ja erstmal hin, um untersucht zu werden, ob sie dafür überhaupt fähig wäre, mhm, für diese Operation. Ja. Und das würde nicht über stationär, das heißt, sie würde nicht eingewiesen werden. Ach so. So, ihr habt euch schon kundig gemacht. Ich muss das gar nicht weiter nachhaken. Also das ist so. Das heißt also, Leuten, die wenig Geld haben, wird eine solche Möglichkeit in unserem Land nicht gegeben. Nicht wirklich, ne. Das heißt, im schlimmsten Falle muss ein Kind sterben, weil die Eltern arm sind. Ja, und was ich auch so von den Ärzten halt, also selber von den Ärzten, sie nicht verstanden habe, von jedem Arzt kommt der erste Ratschlag ist immer Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Womit ich persönlich nicht klarkomme, weil es ist ein Kind und es hat genauso ein Leben verdient. Es ist ja auch schon im sechsten Monat, ne, hast du gesagt. Und wir wissen auch, was es wird. Nämlich? Es wird ein Junge. Ja. Mhm. Wir haben auch schon einen Namen. Nämlich? Niklas. Niklas. Sehr schön. In der Tat haben euch jetzt auch die Ärzte oder ein Arzt gesagt, am besten die Schwangerschaft abbrechen. Zwei haben uns das schon gesagt. Zwei haben euch das schon gesagt. Ja. Gibt es denn auch einen Arzt zumindest, der sagt, das ziehen wir irgendwie durch und wir versuchen das? Ja, die Frauenärztin von meiner Freundin. Die hat gesagt, das versuchen wir. Ja, und die hat gesagt, dass es gibt halt Möglichkeiten und ich habe auch schon mit einem Chefarzt telefoniert, mhm, aus der Klinik in Halle. Da würde dann auch die Operation nach der Geburt stattfinden gleich mit dem Baby. Ja. Da würde sich sofort ein Team zu bereitstellen. Und das zahlt die Krankenkasse? Das zahlt er, weil es ja dann eine stationäre Aufnahme ist. Ah, mein Gott, ist das ein bürokratischer... Das ist alles auf Deutsch gesagt, wenn ich sagen darf, ohne dass... Ich weiß nicht, ob es gepiepst wird. Nee, sag's ruhig. Wenn es nach mir ging, würde ich am liebsten auf sowas alles eine Bombe schmeißen. Ja. Weil solche Leute müsste man irgendwo wirklich, wenn die in solche Situationen kommen, die würden, denke ich mal, genauso denken wie wir. Ja, also diese emotionale Äußerung, die kann man durchaus verstehen, wenn man das von dir hört. Also es ist halt eine Situation, wo wir selber da hängen und gucken und tun. Also heißt das im Klartext, ihr entscheidet euch jetzt für das Kind und ihr werdet dann nach Halle gehen zur Entbindung und dass dann sofort da die Operation vorgenommen wird, in der großen, großen Hoffnung, dass sich alles dann zum Guten fügt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das sind ja auch halt Sachen, da ich ja jetzt auch Hartz-IV-Empfänger bin, meine Freundin ja auch. Hm. Zum Beispiel, ich kriege jetzt vom Jobcenter den Führerschein bezahlt. Und dadurch, dass das Eis mit dem Baby ist, läuft zurzeit auch alles schief, weil ich hatte letzten Dienstag jetzt Prüfung gehabt, wo ich auch leider durchgefallen bin. Hm. Weil im Gedanken ist man wirklich ganz woanders, als wenn man irgendwie da sitzt. Du hast gerade eine Bemerkung gemacht, da bin ich innerlich etwas zusammengezuckt, als ich sagte, der schlimmste Fall wäre, wenn das Kind stirbt. Da hast du, sag's nochmal, was hast du gerade gesagt? Dann würde es für mich kein weiteres Leben geben, weil ohne mein Kind, nee. Ja, dann so. Ich mich nicht mehr. Das ist einfach meine Einstellung dazu. Mhm. Aber selbst bei ganz großer Hoffnung muss man natürlich auch immer wieder mal denken, was Schlimmes passieren könnte. Ich höre doch nicht das Vorhaben bei dir daraus, dass du dir das Leben nehmen würdest wollen. Ich bin da ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich in der Hinsicht denn reagieren würde. Hm. Aber ich denke mal, meine ersten Gedanken würden an sowas sein. Ja, das kann man vielleicht spontan auch so verstehen. Das darf natürlich niemals passieren, das dürftest du dir auch deiner Freundin nicht antun. Ja. Aber es sind halt dann Sachen, die halt auch sehr der wehtun, weil es war wirklich ein Wunschkind. Völlig klar, völlig klar. Aber ich möchte dir nur so insofern zusprechen, weißt du, es ist schon ein großes Unglück, wenn ein Mensch, und wenn er auch ein ganz kleiner Mensch ist, zu Tode kommt. Es darf nicht mit einem weiteren Unglück fortfahren, dass ein erwachsener Mensch wie du sich dann selbst das Leben nimmt. Hm. Aber lass uns gar nicht darüber so viel reden, sondern lass uns hoffnungsvoll nach vorne gucken, dass... Es hat schon so komplizierte Fälle gegeben und dann hat es sich zum Guten gefügt. Das muss man sich immer, da muss man einfach hoffen jetzt im Moment. Und auch deine Freundin, die ist ja wichtig, dass sie auch in einer seelisch guten, stabilen Situation ist und nicht zu sehr traurig ist. Also sie ist ja so, also wir beide sind im Moment, sind wir eigentlich so, dass wir eigentlich sehr, sehr positiv denken. Das ist doch gut. Das ist gut. Man freut sich auch über jedes Ultraschallbild, was man sieht, und genau, über jede Bewegung, die man genau hat. Genau. Aber halt im Hinterkopf ist ja doch das andere. Ja, Danny, ist klar, dass da die Angst ist, hätte jeder, hätte ich auch. Aber so ist die Einstellung und die Herangehensweise doch sehr richtig, finde ich. Ich weiß ja nicht, ob Sie die Dame kennen, Katja Baumgarten, Frau Baumgartner? Nee, sagt mir im Moment nichts. Die hat einen Film gemacht, Mein kleines Kind. Ja. Und die hatte dieselbe Situation. Mhm. Und mit der habe ich mich unterhalten. Mhm. Und die hat mir so Sachen erzählt, wie zum Beispiel, sie hat Eltern kennengelernt, die dieselbe Situation hatten. Mhm. Aber da ist es immer zum Positiven hinterher rausgekommen. Mhm. Dann wollen wir noch hoffen, dass es bei euch auch so wird. Die Sache ist ja einfach nur das Schlimme, ob es nun ein Gendefekt ist oder nicht. Ne? Ja, aber das wisst... Wenn es ein Gendefekt ist, ich würde es trotzdem behalten. Mhm. Aber die Angst ist dann halt noch größer, weil es ja dann noch eher passieren kann. Ja, aber auch da kann man ja noch hoffen, weil die Entscheidung, also das Ergebnis liegt ja noch nicht vor, wie du gerade gesagt hast. Das liegt noch nicht vor, das kommt in so ungefähr 1,5 Wochen, 2 Wochen. So, lieber Danny, jetzt wünschen wir dir, ich spreche jetzt im Namen von allen Zuschauern und Zuhörern heute Abend, wünschen wir dir und deiner Freundin wirklich von Herzen so viel Glück und drücken dir und euch die Daumen, dass der kleine Niklas das übersteht und dass es mal ein gesunder, strammer, junger Kerl wird und dass alles sich zum Guten fügt. Das hoffe ich auch. Im August, wenn das Baby ja geboren ist, kann ich mich ja nochmal melden. Sehr gerne, würde ich mich wirklich freuen. Mach mal. Ende August, dann sind wir aus der Sommerpause zurück. Alles klar. Alles Gute und schöne Grüße an deine Freundin. Ja, und schöne Grüße in den Team. Dann. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, kostenfreie Nummer. E-Mail-Adresse domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Manuela ist hier, 28. Hallo Manuela. Ja, hallo. Hallo. Weswegen rufst du mich an, Manuela? Ich habe eigentlich heute Geburtstag. Oh, darf ich dir gratulieren? Ja. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Du sagst, ich habe eigentlich Geburtstag. Das klingt zu einer Einschränkung. Ja, ich freue mich nicht so wirklich immer, wenn ich Geburtstag habe. Warum? Na, ich bin meistens alleine hier und meine Kinder sind zwar da, aber sonst... Wie viele Kinder hast du? 2. Wie alt sind die? 3 und 7. 3 und 7. Ja, der 7-Jährige weiß dann schon, dass die 7-Jährige, dass die Mama Geburtstag hat? Ja, das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Ja, sie schenkt mir auch was, aber... Dann hast du jetzt, wir haben jetzt 2:10, knapp 2 Stunden Geburtstag. Ja. Wie kommt denn das, dass du immer alleine bist? Ich bin auch immer unbeliebt gewesen. Also auch von Freunden oder so. Also hast du keinen Freundeskreis so? Nein. Nee. Was ist mit Eltern oder Geschwister? Na, Geschwister habe ich nicht und von meinen Verwandten und Eltern habe ich keinen Kontakt. Warum nicht zu den Eltern? Weil viele Dinge da falsch gelaufen sind und... Früher? Ja. Die haben dich nicht so gut behandelt? Nee, die haben schlimme Dinge gemacht und naja, und deswegen mag ich eigentlich auch gar nicht Geburtstag haben. Was haben die denn für schlimme Dinge gemacht? Na, viel Schläge gab es früher. Und mein Vater hat mich auch einmal missbraucht. Wie alt warst du da? 3, glaube ich. 3? Ich weiß nicht mehr genau. Also warst sehr klein. Mhm. Hast es aber noch in Erinnerung, mhm, dass da was Sexuelles passiert ist? Ja, leider. Wünsche mir lieber eine Gehirnerschütterung, dass alles weg ist. Aber und darüber hinaus hat er dich und sie dich auch geschlagen? Ja, nicht wegen der Situation, aber ständig. Ständig, die ganze Kindheit über? Genau. Also hast du wenig oder gar keine Liebe und Zärtlichkeit empfangen von deinen Eltern? Nee. Also elterliche Zärtlichkeit meine ich jetzt? Nee, gar nicht. Ich war immer alleine und sie sind auch oft weggegangen und dann war ich alleine zu Hause. Ich habe auch Weihnachten alleine als Kind gefeiert. Das hast du alleine feiern müssen, also begehen müssen. Feiern kann man das ja gar nicht nennen. Wo waren denn deine Eltern an Weihnachten? Bei Freunden. Wie, und die haben dich als Kind da nicht mitgenommen? Mhm. Ach. Ja, so sonst sind sie dann auch in meinen Garten gefahren oder so. Und da wollte ich aber auch später nicht mehr mit, weil ich da schon größer war. Dann habe ich es lieber zu Hause verbracht alleine. Hast du denn von deinen Eltern mal zu Weihnachten was geschenkt bekommen? Ja, schon, aber immer nur nicht so das Tollste, also was ich mir gewünscht habe, immer nur so entweder etwas, wo sie dann gesagt haben, ja, pass aber ja drauf gut auf und weh, es geht kaputt, du darfst es nicht anfassen, so ungefähr. Ich bin ganz baff. Ja. Muss ich ja sagen, wenn du mir sagst, dass deine Eltern dich Weihnachten als Kind allein, wie alt warst denn du da, als die dich alleine gelassen haben Weihnachten? 4, 5. So klein noch? Ja. Und später, als du älter warst, wie war das da? Da war es für mich ja schon normal und ich war eigentlich froh, dass sie weg waren. Weil sobald sie da waren, gab es Ärger, gab es Schläge, Schreierei. Ich habe viel mitgekriegt, was meine Eltern haben sich auch gegenseitig ständig gestritten. Wie war das denn in deinen Geburtstagen früher, als du Kind und Jugendliche warst? Auch blöd. Gab es nie mal so Kindergeburtstagsfeier mit? Ja doch, aber dann haben die Klassenkameraden auch nur mich ausgelacht. Also das war nicht so toll. Nun hast du 2 Kinder. Mhm. Die Kinder müssen ja auch einen Erzeuger, meinen Vater. Ja. Wie ist der Kontakt zu dem? Sehr schlecht, auch abgebrochen. Warst du denn in diesen Mann mal verliebt? Nein. Auch nicht? Und warum hast du dann 2 Kinder von dem? Weil ich froh war, endlich von zu Hause wegzukommen. Mhm. Das war die einzigste Möglichkeit. Es war zwar nicht besser, ich hatte aber wenigstens mehr Freiheiten, weil es wurde zu Hause immer schlimmer. Was war denn das Schönste bisher in deinem Leben? Das Schönste? Mhm. Wo meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und das zweite Kind? Das war nicht so schön. Warum nicht? Wolltest du das Kind eigentlich nicht? Erst wollte ich, aber dann wollte ich nicht und dann hat er mich vergewaltigt und naja. Ich wollte es auch nicht abtreiben oder so. Ist dieses zweite Kind letztendlich ein Produkt einer Vergewaltigung? Ja. Kannst du dieses Kind so lieb haben wie dein ältestes Kind? Ja, das jetzt ja. Jetzt ja. Mhm. Ja, jetzt sind sie beide meine lieben Engel. Würdest du sagen, in all dem Ganzen, in der Dunkelheit und in dem Unglück, was du bisher so erlebt hast, dass deine Kinder zumindest so was Leuchtendes in deinem Leben sind? Auf jeden Fall. Also schon ein Trost. Ja. Mhm. Ihr berufstätig kannst du ja auch gar nicht sein mit 2 Kindern. Mhm. Nebenher noch, was man das geht nicht. Ja, dann bist du sehr viel alleine und kümmerst dich um deine Kinder. Ja. Und wie wird heute ist dein Geburtstag, wie wird der Geburtstag ablaufen, der Tag? Ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen blöd. Weil ich habe zwar jetzt eventuell einen Freund, aber der ist mal so. Und jetzt hat er gesagt, er hat eh keine Zeit an meinem Geburtstag. Das klingt aber alles so traurig. Ja. Die 7-Jährige sagst du, sie weiß, dass du Geburtstag hast. Mhm. Dann wird sie dir ja morgen gratulieren, wenn sie aufsteht. Und wirst du dann nachmittags irgendwie einen Kuchen backen oder Kuchen kaufen oder irgend sowas? Nee, ich wollte weggehen, weil ich drehe in meiner Wohnung etwas durch. Ja, ein bisschen rausgehen. Das Wetter wird schön, vielleicht ein Eis essen oder sowas. Irgend sowas. Mhm. Mensch, Manuela, das klingt aber alles ein bisschen traurig. Mann. Ich weiß nicht wirklich, wie ich rauskommen soll, ja. Abgesehen so von der Geburtstagsdepression irgendwie so, würdest du schon auch sagen, dass so dein ganzes Lebensgefühl eher finster ist, trotz der Kinder? Ja, meine Kinder sind immer vorrangig, aber wenn sie jetzt nicht wären, würde ich wahrscheinlich wieder ohne zu zögern es tun, mich selbst umzubringen oder so. Hast du das schon mal versucht früher? Mehrmals. Mehrmals? Bevor die Kinder geboren wurden? Auch einmal, wo meine Große da war. Da hast du versucht, ihr das Leben zu nehmen? Das war einen Monat, bevor Vanessa in meinem Bauch war, also die Kleine. Mhm. Und eine Woche vor meinem Geburtstag. Das sind ja, Manuela, schlimme Alarmzeichen. Die schlimmsten Alarmzeichen überhaupt, die es gibt. Hast du denn damals, warst du beim Arzt oder beim Psychologen? Ja, ich habe ein paar ausprobiert. So. War das nichts? Nee. Warum? Die eine hat mich gezwungen, ganz schnell alles zu erzählen oder ich kann gleich gehen. Also die hat es gedrängt und die anderen waren auch ein bisschen weit weg, weil ich habe kein Auto. Sind alles so Probleme. Ja. Ich finde, dass man sich da gar nicht drängen lassen darf von einem Psychologen. Der hat verdammt nochmal zu warten, bis man selbst dann alles freiwillig erzählt. Drängen darf der nicht. Der Erstkontakt hat, den Kennenlerntag. Weißt du, ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig wäre für dich, dass du in gute therapeutische Hände kommst. Zu einem Menschen, den du gut findest. Sonst geht das nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt nicht eine... So. Bitte? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es jemand gibt, auf den ich mich einlassen kann überhaupt. Guck mal, wir beide unterhalten uns. Ich guck mal hier gerade auf meine Uhr, acht Minuten, und du hast mir schon so viel erzählt und hast so offen gesprochen. Ich garantiere dir, dass du bei gutem Suchen auch einen Psychologen findest, wo das auch funktioniert. Ich sag's dir nur so, weil ich glaube, dass du das wirklich tun musst. Für dich, und du musst es für deine Kinder tun. Denn stell dir vor, wenn deine Kinder irgendwann ohne Mutter dastehen. Das tun sie ja nicht. Ich mach's ja nicht mehr. Aber denken tue ich es. Das ist das eine. Aber weißt du, das andere ist genauso schlimm, wenn die Mama immer traurig ist. Das ist ganz schlimm. Da prägst du die Kinder. Da werden die Kinder in ihrem Leben auch traurig. Und das ist deine Verantwortung. Da musst du eingreifen. Jetzt hast du die Chance noch dazu. Ich versuche immer, dass irgendjemand es gibt, der mich mag, aber es kommt keiner. Jetzt habe ich einen gefunden, der mich mag, der tut mich auch nur verarschen. Deswegen ist der Weg zum Therapeuten erstmal viel wichtiger, als darauf zu hoffen, dass da irgendjemand kommt, der dich mag. Manuela, meine Sendung ist jetzt gleich rum, aber wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Und dann hoffen wir, dass wir dir noch ein paar gute Ratschläge geben können. Trotz allem wünsche ich ihr ganz viel Glück und alles Gute für dich und die Kinder. Danke. Bis gleich, wir melden uns. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Thomas Witte. Ich wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende. Bis Montag. Nach